Ich sag nur der Bart. Sagt Leander Hausmann. Zunächst der in der Referenz zu Hausmanns Hotel Lux, der Bart in Ernst Lubitschs Film Sein oder Nichtsein von 1942. Ist sein Bart echt, geht dort der Schauspieler Josef Thura vor den Nazis, die Polen besetzt haben, als ihr Agent durch. Ein falscher Bart bedeutet Tod. Thura pokert. Und falls Sie noch den leisesten Zweifel hegen sollten, zupfen Sie auch an meinem. Ich sag nur der Bart. Nun die Nummer mit dem Bart in Hotel Lux, wo es von angeklebten und echten Bärten nur so wimmelt. 1938 macht der Komiker Hans Zeisig, großartig in seiner Rolle Michael Bulli Herbig, Zeisig macht in Berlin den Stalin. Gerne gibt er auch den Hitler. Kleines Bärtchen unter die Nase, feuchte Aussprache mit Gebrüll und ein rollendes R. Fertig ist der Hitler. Kein Wunder, Zeisig muss fliehen, 1938 eben. Aber er landet nicht in Hollywood, sondern im Hotel Lux. Hotel Lux? In Moskau, da steigen die alle ab. Wer ist die alle? Das sind alle jüdischen und nicht-jüdischen Kommunisten, politische Immigranten, die meinen, bei Väterchen Stalin vom Faschismus sicher zu sein. Die Realität im Moskauer Hotel, Dauerüberwachung und Terror. Zeisig seinerseits hat's nicht so mit der Partei, ist ja nur ein Abstecher da in Moskau, meint er. Massenparteien waren mir schon immer suspekt. Massen interessieren ihn nur als Ausverkaufsschild einer Abendkasse. Aber Herr Zeisig, Hallodri vor dem Herrn, verkennt den Charakter seines Unterschlüpfes, der in Leander Hausmanns Film bevölkert ist von historischen Figuren wie Walter Ulbricht, Johannes R. Becher, Georgi Dimitrov oder Herbert Wehner, die die KP vergöttern. Wir machen keine Fehler. Oder nur so tun, um zu überleben, dabei aber eben ein Leben in Angst führen. Nächtliche Abholung, Folter, Tod. Nur, was hat das mit dem Bart zu tun? Der Bart. Eine Menge. Denn Herr Zeisig wird das Opfer einer komisch-dramatischen Verwechslung. Der Geheimdienst hält ihn für Hitlers Leibastrologen und den will Väterchen Stalin. Aber ist Zeisig der echte Astrologe? Natürlich nicht. Nun inszeniert Leander Hausmann eine geniale Szene. Bulli Herbig sitzt vor dem angsteinflößenden Geheimdienstchef. Sein angeklebter Bart löst sich. Der NKWD-Mann zieht ihm den ganz ab. Doch dann grinst Stalin Scherge, meint nur: Ach, haben wir heutzutage nicht alle falsche Bärte. Und dann geht der Funktionär zu seinem Folterknecht, der die ganze Zeit hinter Zeisig stand, und reißt an dessen Schnauzer, dass der schmerzhaft das Gesicht verzieht. Schauen Sie, meint er, wir haben in unserem Land den besseren Leim, meint der NKWD-Mann zu Zeisig, grinst und setzt sich an seinen Schreibtisch zurück. Doch die Kamera zeigt jetzt die Mundpartie des Folterknechts, die über und über mit Blut besudelt ist. Der Bart war echt. Spätestens mit dieser Szene hat Leander Hausmann in Hotel Lux neben dem Komischen das Grauen gleichberechtigt etabliert. Mit der Bartszene eine Grundatmosphäre von totalitärer Gewalt zu schaffen, das ist große Kinokunst. Leander Hausmann verbeugt sich mit Hotel Lux tief vor Ernst Lubitsch, lotet aber den stalinistischen Terror in ganz eigenständiger Weise aus. Als es im Hotel Lux wieder nachts klopft, alle verzweifelt hinter ihren Türen hoffen, nicht dran zu sein, sitzt die Figur des Walter Ulbricht am Küchentisch und stapelt sozusagen visionär aus Zuckerstücken eine Mauer. In seiner Tragikomödie beschreibt Leander Hausmann, 1959 in der DDR geboren, hinterhältig und präzise, wie die spätere Führungselite der DDR, die das Hotel Lux überlebte, von dieser unbewältigten Erfahrung traumatisiert war und deswegen genau so ein autoritäres System formen musste, wie es die DDR wurde. Es sind ja mehr Kommunisten unter Stalin umgekommen als unter Hitler. Ich finde, das ist erwähnenswert. Nicht um den einen zu verharmlosen, sondern einfach um dem anderen Verbrecher auch das Recht einer ordentlichen Bestrafung zukommen zu lassen.